WDR Zeitzeichen. Stichtag heute, 8. September 1999. Der Todestag des Musikers Louis Hardin, genannt Moondog. . 1922, Wind River Indian Reservation, Wyoming, USA. Ein kleiner weißer Junge, 6 Jahre alt, sitzt auf dem Schoß von Häuptling Yellow Calf. Sein Vater, ein erfolgloser Missionar, hat ihn mit ins Arapaho-Reservat genommen. Dem Jungen wird eine große Ehre zuteil. Er darf die große Sonnentanztrommel schlagen. Die Naturverbundenheit der Indianer, ihre spirituelle Kraft, den Rhythmus der Trommel, all das wird er nie vergessen. . 1932, eine Farm in Hurley, Missouri. Ein 16-Jähriger schlägt mit dem Hammer auf ein seltsames Metallteil, das er an den Bahngleisen gefunden hat. Er hämmert auf allem herum, was er findet, denn er ist fasziniert von Percussion. Das Metallteil ist eine alte Sprengkapsel. Sie explodiert in sein Gesicht. Er wird für immer blind sein. . 1955, Manhattan, Ecke 6th Avenue, 54. Straße. Ein 2 Meter großer Mann, langer Bart, auf dem Kopf ein Wikingerhelm mit Hörnern, spielt mit geschlossenen Augen eine dreieckige Trommel, singt und rezitiert seine Gedichte. Der seltsamste Penner von New York? Auf jeden Fall der bekannteste. Jeder grüßt und scheint ihn zu kennen, vor allem die Künstler. Letzte Woche war Leonard Bernstein da, gestern Marlon Brando, heute Jazzlegende Charlie Parker. »Hey Mann, lass uns zusammen eine Platte machen«, sagt er. Wenige Wochen später ist Parker tot. Die Platte wird es nie geben. . 1985, Ohr-Erkenschwick, Ruhrgebiet. In einer bürgerlichen Vierzimmerwohnung sitzt ein alter Mann am offenen Fenster. Im Morgengrauen hackt er eine Nadel auf ein Brett. Mit seinem schlohweißen langen Haar und dem Bart, der ihm bis aufs Knie fällt, sieht er aus, wie sich ein Kind den lieben Gott vorstellt oder wie Gandalf aus dem Herrn der Ringe. Stunde um Stunde hackt er mit seiner Blindenschrift Notensymbole aufs Papier, mal wie besessen, mal ganz entspannt. Vier Szenen, aber wirklich ein Leben? Ja, das von Louis Thomas Hardin, der sich Moondog nannte, einer der kreativsten und originellsten Komponisten des 20. Jahrhunderts. Und dennoch bis heute weitgehend unbekannt. Vielleicht, weil er lange Zeit so gar nicht lebte wie ein ernsthafter, seriöser Komponist. No matter where I came from, I say. Egal, wo ich herkomme oder hingehe. To me what matters is where I am on this day. Für mich zählt nur heute. 1975 in Recklinghausen. Ich war mit meiner Mutter Weihnachtseinkäufe machen. Frank Göbel, damals 11 Jahre alt. Und ich sah eine sehr faszinierende Person vor der alten Apotheke stehen. Sehr groß, langer weißer Bart, im Wikingerkostüm. Und irgendwie hat mich das fasziniert. Und ich sagte dann zu meiner Mutter, sie hatte mir vorher zugesichert, ich hätte einen Weihnachtswunsch frei, einen ganz besonderen. Okay, Mutti, ich hätte ganz gerne, dass dieser Mann zu Weihnachten zu uns kommt. Bis zu diesem Tag sind die Göbels aus Ohr-Erkenschwick eine ganz normale Mittelschichtsfamilie. Eine Kinderidee verändert ihr Leben und das von Moondog. Der war ein Jahr zuvor auf Einladung des Hessischen Rundfunks erstmals im Leben nach Europa gekommen. Deutschland, das Land Bachs und Beethovens, faszinierte ihn so, dass er einfach blieb und sein New Yorker Leben hier weiterführte. Ohne festen Wohnsitz, oft genug ganz ohne Dach über dem Kopf, finanziert mit Straßenmusik, auch im Winter. Das Problem war nur, in New York kannte er jeden, hierzulande aber fast niemanden. Ich habe dann darauf bestanden, dass er dann bei uns bleibt. Ich habe ihm mein Zimmer abgetreten damals und mein Vater war auch sofort damit einverstanden. Ja, und da wurde Louis dann Mitglied unserer Familie. Schnell wird klar, dass sie keinen bemitleidenswerten Obdachlosen aufgenommen haben, sondern einen außergewöhnlichen Künstler. Vor allem Franks ältere Schwester Ilona, damals Studentin, richtet ihr Leben auf ihn aus. Sie lernt, seine Kompositionen aus der Blindenschrift Brei in Noten zu übertragen, wird Managerin und begleitet ihn überall hin. Der fast 60-jährige Moondog, der nie Deutsch lernt, fühlt sich im Composer's Paradise, legt das Wikingerkostüm ab wird sesshaft. In den 24 Jahren bis zu seinem Tod entsteht ein Großteil seiner 1300 Werke oder wird von Ilona erstmals in Noten fixiert. Mehr als 80 Orchesterstücke, Jazztitel, Madrigale, Kinderlieder, satirische Couplets, Obertonmusik, aber auch ein Kanon für 16 Alphörner. Louis hat gerne nachts gearbeitet, weil er sich dann halt besser konzentrieren konnte. Wenn man dann mal noch mal ins Badezimmer musste oder so, hörte man immer so klack, klack, klack, klack, klack, klack, klack, klack, klack. Und dann wusste man, ah, Louis denkt und komponiert. Es war, als wäre er schon immer da gewesen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass Louis das ganz genauso gesehen hat. Irgendwo hat er das Gefühl, ich komme jetzt nach Hause. Sein ursprüngliches Zuhause im US-Staat Missouri hatte er 40 Jahre zuvor verlassen. Bald nach seinem schrecklichen Unfall. Ich wollte nicht mehr leben. Ich glaubte, dass ich damit zum Tode verurteilt war. Ohne Augenlicht zu leben, war unvorstellbar für mich. Aber da war ich nun mal und musste mich darauf einstellen. Ich musste mich darauf. Auf einem College in Iowa lernt Louis die Brailleschrift, trommelt weiter und entdeckt seine Faszination für klassische Musik. Doch die Eltern, geschieden, mit sich selbst beschäftigt und mittellos, können oder wollen sein Talent nicht fördern. So bricht er 1943 schließlich auf nach New York. Blind, ohne Geld, allein. Ich hatte die Wahl, entweder auf die Straße zu gehen oder in ein Heim, um dort Matten oder Körbe zu flechten. Aber so eine Schattenexistenz wollte ich nicht. So habe ich eben meinen Lebensunterhalt auf der Straße verdient. Doch in New York muss man dazu auffallen. Louis baut seltsame Instrumente wie die dreieckige Trommel Trimba oder die Zither O. Er findet sein Wikingerkostüm und seinen Künstlernamen. Moondog, nach einem Hund aus der Kindheit, der den Mond anbellte wie kein zweiter. Der Wikinger der Sixth Avenue wird zur Legende, zur meist fotografierten Straßengestalt, zum Pilgerziel für Künstler. Das Hilton Hotel wirbt mit dem Slogan: Sie finden uns gegenüber von Moondog. Doch der will von Anfang an mehr sein als eine Touristenattraktion. Als der berühmte Dirigent Arthur Rodzinski ihm erlaubt, bei allen Proben in der Carnegie Hall dabei zu sein, entwickelt Hardin nur durchs Zuhören sein Kompositionstalent und schließlich seinen eigenen unverwechselbaren Stil. Rhythmen kompliziert und modern, Melodien dagegen sehr harmonisch, klar, klassisch. Die Lehre vom Kontrapunkt erhebt er für seine Musik zum Gesetz, selbst bei Jazzstücken. Musiker und Entertainer Götz Alsmann war in den 80er und 90er Jahren bei Plattenaufnahmen und Konzerten dabei. Die große Ernsthaftigkeit, mit der er komponiert hat, mit der er sich am Kontrapunkt orientierte, den er ja wirklich für den Heiligen Gral hielt, das alles transportierte sich über seine Optik überhaupt nicht. Sehr häufig sehr eingängige Melodien, die dann im Laufe der Zeit immer mehr variiert werden und durch kontrapunktische Stimmen ins Gegenteil verkehrt werden. Und man staunt auch oft nach 2 Minuten, wohin er selbst diese Melodie gebracht hat. In New York genießt er bei unterschiedlichsten Musikern hohes Ansehen. Von Bernstein und Stravinsky über Duke Ellington bis Frank Zappa oder Paul Simon. Es gelingt ihm sogar, Platten zu machen. Doch ein wirklicher Durchbruch gelingt ihm nicht. Manager hauen ihn übers Ohr. Für eine seriöse Karriere gilt er als viel zu schräger Vogel. Immerhin, er hat nun öfter ein Dach über dem Kopf. Ein Jahr wohnt er bei Philip Glass und beeinflusst ihn und Steve Reich. 2, die heute mit ihrer Minimal Music als wichtige Komponisten des späten 20. Jahrhunderts gelten. Glass ernennt Moondog zum Vater der Minimal Music. Der aber winkt ab, zu gleichförmig und zu viele Fehler beim Kontrapunkt. Die allerdings findet Moondog auch bei den großen klassischen Komponisten. Ich kenne keinen Komponisten, der diese Regeln nicht immer wieder verletzt. Bach, Beethoven, Mozart, Haydn. Arrogant, größenwahnsinnig? Die, die ihn kannten, beschreiben Moondog im Gegenteil als bescheiden, menschenfreundlich, humorvoll. In der Musik aber hat er eine klare Vision. Er findet seine künstlerische Freiheit in formaler Strenge. Dieser Effekt einer geordneten Musik, einer Aufgeräumtheit, einer Ausgeglichenheit. Es ist wirklich eine Musik, bei der man das Gefühl hat, der Komponist hat sich was dabei gedacht. Jazzmusiker, die sich der Sache vielleicht ein bisschen zu flapsig näherten, die wurden von ihm in die Schranken gewiesen. Also ich habe es erlebt. Aber ich habe gern mit ihm gespielt und bin gern mit ihm gereist. Und ich habe ihn sehr gern gemocht. Erst in seinen deutschen Jahren bei den Goebbels in Oer-Erkenschwick kann er sich künstlerisch voll entfalten. Jetzt entstehen auch große klassische Werke wie die Salzburg-Symphonien. Und doch bleibt die Musik immer Moondog. Blindheit gibt dir die Chance, dich mehr zu konzentrieren. Du hast weniger Ablenkung. Ich schreibe Musik nicht am Klavier, sondern am Tisch, wie Haydn und Mozart. Die haben auch kein Instrument benutzt, sondern in ihrem Kopf komponiert. Ist es leichter, musikalische Grenzen zu überschreiten, wenn man nicht sieht? Moondog jedenfalls vertritt einen Anspruch, der über die Grenzen der Musik hinausgeht. Seine Weltsicht, von Indianern und Wikingersagen beeinflusst, ist schon in den 50er Jahren geprägt von Zivilisations- und Konsumkritik. Du, Vandale, plünderst deine Stadt, wie du willst. Die Würmer werden dich plündern, wenn du unter der Erde bist. Für solche Spottverse lieben ihn die New Yorker Hippies der 60er. Ihm aber ist es durchaus ernst. Je älter er wird, desto weiter entwickelt er seine spirituellen Thesen vom Weltgeist und Schöpfer Mastermind, der sich dem Menschen musikalisch auch in den Obertönen offenbart. Ihm widmet er sein Hauptwerk, die Creation. Trotzdem jedoch bleibt Moondog durchaus von dieser Welt. Frank Goebel. Der Kern seiner Philosophie ist eigentlich, dass man versuchen sollte, jederzeit, jeden Tag, jede Minute und jede Sekunde das Beste aus dem zu machen, was einem vorliegt. Denn offensichtlich kann aus einer solchen Haltung, trotz Blindheit und Straßenleben, ein in jedem Sinn großes Gesamtwerk entstehen. Sein bekanntestes Stück, Bird's Lament, gewidmet Charlie Parker. Louis Thomas Hardin, alias Moondog, stirbt heute vor 10 Jahren, im Alter von 83, in einem Krankenhaus in Münster, mit der Komponiernadel in der Hand. Bis heute sind noch nicht einmal 20% seines Werkes je aufgeführt oder aufgenommen worden. Doch nun deutet sich eine Moondog-Renaissance an. Im Mai dieses Jahres feiern 5000 Menschen im Londoner Barbican Center seine Musik. Und die Hollywood-Stars Matt Dillon und Jeff Bridges streiten darum, wer einen Film über sein Leben machen darf. Vielleicht wird er bald sehr viel bekannter sein. Er, der wie kaum ein anderer den Anspruch hatte, Musik für Menschen zu machen. You remember me and my song. Du erinnerst dich an mich und mein Lied. Nur solche Unsterblichkeit lässt meine Seele kreative Funken schlagen. Durch dich. Because of you. Zeitzeichen. Täglich morgens um 8:55 auf WDR 5, abends um 17:45 auf WDR 3 und jederzeit im Netz. WDR.de